Ging heut Morgen übers Feld, Zauber auf den Gräsern hin, sprach zu mir der lustge Fink, ei du Geld. Guten Morgen, ei Geld, du führt nicht eine schöne Oh, weh, oh, weh, Herz schreit so tief. Jede Freude und jede Lust, so tief, so tief. Es schreit so weh und tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? Nimmer hält er Ruhe, nimmer hält er Rast. Thank you. schlafen.